Hallo, ich bin das Willi und zuständig für den Bass. Hallo, ich bin das Willi und zuständig für den Bass. Ja, ja, ist gut, Sachchen. Willi. Ich bin das Willi und zuständig für den Bass. Ja, ja, ist ja gut, Willi, jetzt, ne? Jetzt reg dich mal. Hallo, ich bin das Willi. Hallo, ich bin das Okto und verantwortlich für die guten Gespräche. Hallo, ich bin das Okto und verantwortlich für die guten Gespräche. Hallo, ich bin das Okto und verantwortlich für die guten Gespräche. Hallo, ja, ja, jetzt langt's denn langsam, Okto, oder? Ich meine, seid ihr jetzt vollkommen durchgedreht? Weil sie schön war, gleich nochmal, gell? Ich bin der Kenga und ich mach den ganzen Scheiß irgendwie so, dass es nachher besser klingen tut, gell? Ja, ja, die Lenöre.